Schlepperschiff Europa von Kotorotsk. Am Rhein, da wächst ein süffiger Wein. Er darf aber nicht nach England hinein, bei British. In Wien gibt es herrliche Torten und Kuchen. Die haben in Schweden nichts zu suchen. Köp Svenska Farol. In Italien verfaulen die Apfelsinen. Lass die deutsche Landwirtschaft verdienen. Deutsche, kauft deutsche Zitronen. Und auf jedem Quadratkilometer Raum träumt einer seinen völkischen Traum. Und leise flüstert der Wind durch die Bäume. Räume sind Schäume. Da liegt Europa. Wie sieht es aus? Wir haben bunt angestrichenes Irrenhaus. Die Nationen schuften auf Rekord. Export, Export. Die anderen sollen kaufen. Die anderen sollen die Weine saufen. Die anderen sollen die Schiffe heuern. Die anderen sollen die Kohlen verfeuern. Wir? Zoll aus, Grenzball und Einfuhrschein. Wir lassen nicht das Geringste herein. Wir nicht. Wir haben ein Ideal. Wir hungern, aber streng national. Strafen zahlen. Fahnen und Hymnen an allen Ecken. Europa soll doch verrecken. Und wenn alles der Breite entgegentreibt, dass nur die Nation erhalten bleibt. Menschen braucht es nicht mehr zu geben. England, Polen, Italien muss leben. Der Staat frisst uns auf. Ein Gespenst, ein Begriff. Der Staat, das ist ein Ding mit dem Pfiff. Das Ding ragt auf bis zu den Sternen. Von dem kann auch die Kirche was lernen. Jeder soll kaufen. Niemand kann kaufen. Es rauchen die völkischen Scheiterhaufen. Es lodern die völkischen Opferfeuer. Der Sinn des Lebens ist die Steuer. Der Himmel sei unser Konkursverwalter. Die Neuzeit tanzt als Mittelalter. Die Nation ist das achte Sakrament. Gott segne diesen Kontinent. Kurt Tucholsky, 1932.